Heute ist der erste Tag der Sommerferien und wir wollten wissen, was die Düsseldorfer so in den Ferien machen. Die ersten zwei Wochen bin ich in Deutschland und werde wahrscheinlich mit meinen Freunden Basketball spielen gehen. Danach wollen wir schwimmen gehen oder Moviepark und die restlichen vier Wochen werde ich die Zeit mit meiner Familie in der Türkei verbringen. Ich werde mich mit Freunden treffen und halt meistens rausgehen, weil ich in Deutschland bleibe. Also die erste Woche bin ich mit meiner Mutter in Hamburg. Keine Ahnung, ein bisschen die Stadt erkunden. Dann fahre ich zu meinen Großeltern, weil mein Opa Geburtstag hat. Danach auf dem Rückweg fahren wir an Berlin vorbei, gucken mir auch noch ein bisschen die Stadt an und so. Dann bin ich wieder zu Hause, wollte mich mit ein paar Freunden treffen, vielleicht Wasserski fahren. Ich denke, ich bin auch oft bei meiner Freundin und dann ja, mal gucken, was sich halt noch so ergibt. Vielleicht gehe ich auch noch mit meinem Onkel irgendwo hin, hab mir auch überlegt. Ich fliege mit meiner Familie nach Russland und ich besuche meine Oma und meine Opa. Also ich werde größtenteils meine erste Sprintdistanz im Triathlon trainieren und höchstwahrscheinlich werde ich mit meinen Eltern surfen gehen und lernen. Ja, ich werde für 4 Tage alleine in die Türkei fliegen zu meiner Familie. Ja, im Sommerferien will ich erstmal 3 Wochen Urlaub machen, also in Oberitalien am Comer See und dann noch in Verona. Und nach den 3 Wochen fahre ich dann wieder nach Hause und dann mache ich zu Hause noch ein paar schöne Sachen, aber nichts Besonderes. Also meine Cousine besucht mich und ich werde mit ihr nach Frankreich fahren und in den letzten 4 Wochen werde ich nach Marokko fliegen und da ein bisschen Spaß haben. Die Düsseldorfer planen also viel für die Ferien. Viel Spaß dabei und einen schönen Start in die Ferien. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I told you. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane? Here we go again. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you. F-R-I-E-N-D-S, that's how you f- spell friends. F-R-I-E-N-D-S, get that shit inside your head. No, no, yeah, F-R-I-E-N-D-S, we're just friends. So don't go look at me no. With that look in your eyes. die Düsseldorfer ihren Urlaub? Wie haben es für Sie herausgefunden? Und das ist unser Ergebnis. Was machen Sie in den Sommerferien? Arbeiten, in der Düsselferienbetreuung hier im Jugendzentrum und danach gehe ich ins Tonstudio und nehme mein Album auf. Also in den Sommerferien arbeite ich, obwohl vier Tage kommen einmal meine Familie aus Berlin. Und dann fahre ich noch 10 Tage ins Ötztal nach Österreich, ins Area 47, sehr zu empfehlen. Das ist so ein Outdoor-Camp. Da zelte ich dann in den Bergen in Österreich und dann fahre ich jeden Tag runter und mache Climbing und Rafting und wir fahren mit dem Fahrrad und machen Kanu. Wie Sie sehen, haben die Düsseldorfer vielfältige Ideen für ihren Urlaub. Dies war ein Projekt der Schule des Lessing-Gymnasiums. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. And it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart. Wir haben uns gefragt, wie die deutschen Einwohner auf den Ausschied der deutschen Nationalmannschaft in Russland reagieren und was sie dazu zu sagen haben. Wir haben eine Umfrage gestartet, um die Meinungen der Düsseldorfer zu sammeln. Was war Ihrer Meinung das Problem, dass Deutschland rausgeflogen ist? Deutschland ist rausgeflogen, weil sie immer davon geredet haben, dass sie Weltmeister sind und vergessen haben, dass man damit keine Spiele gewinnt, sondern sich so verhält, als wenn man nicht Weltmeister. Sie haben sich falsch verhalten, sie waren nicht ehrgeizig genug und sie waren nicht eifrig genug, genau. Sie haben sich nicht so sehr bemüht. Ihre Meinung zum Deutschland-Aus, woran hat es denn gelegen? Und würden Sie das Team ändern? Ich würde ein paar ältere, satte Spieler rausnehmen, ja, und ein paar jüngere Spieler investieren. Und glauben Sie, der Bundestrainer Jogi Löw trägt auch etwas Schuld? Er hat die Mannschaft ja aufgestellt, klar. Und was hätten Sie besser machen können? Es ist ein Einstellungsthema, was nicht gut gelaufen ist. Und ich hätte im Mittelfeld Khedira und Özil schon ganz lange ausgewechselt. Vielen Dank, das war's auch schon. Danke. Während der Umfrage ist uns aufgefallen, dass die Meinungen sich nicht sehr unterscheiden. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die Kooperation. Eines Tages hab ich meinen Maserati vor die Straße entlang mit Adriablick. Sein Papa nichts davon kommt von der Schule oder Mathematik. Über Kopf durch die Wand, wie sie dann im Materazzi. Capo de Capi, Trip noch im Alpha, doch bald Maserati. Das Leben bis jetzt, alles Spaß, alles Party. Doch Kamora macht ernst, plane Schritt nach Schritt nach Schritt nach Schritt. Haben alles jetzt zerfetzt, doch davon merke ich nix. Die Nummern auf der Bank sind nicht mehr wert als Kids. Auch Palmen und Sand, will nur weg von Kids. Mit einer blonden Bikini nach Venice. Schön im Club, nehm ein Para und verlass die Disco. Marseille im weißen Outfit in dem Gran Turismo. Eines Tages hab ich meinen Maserati vor die Straße entlang mit Adriablick. Sein Papa nichts davon kommt von der Schule oder Mathematik. Na, immer Kopf durch die Wand, wir sind da die Materazzi. Capo de Capi, trainiert vom Trizeps zu den Abdominati. Rabe links, rechts, sagt mir ganz oder gar nichts. Produziert Tracks, schreibe Hit nach Hit nach Hit nach Hit. Kleine Picos attackieren mich im Netz. Aber in meiner Liga bin ich für sie Raphael Nadal. Werd geliebt von meiner Stadt, mir ist die Welt egal. Shisha in Bessuera, denn ich hab damals schon gewusst. Eines Tages hab ich Fluss. Um mit Maserati durch die Hut. Gestern im Traum, bald schon in der Garage. Und denk zurück an den Blick, als ich sag eines Tages hab ich meinen Maserati, fahr die Straße entlang mit Adriablick. Sein Papa nichts davon kommt von der Schule oder Mathematik. Na, über Kopf durch die Wand, wie sie dann den Materazzi. Schule oder Mathematik. Immer Kopf durch die Wand, wie sie dann in Materazzi. Haben wir Ihnen ein paar lustige Fragen zur WM gestellt. Was glauben Sie, wie lange Buffon noch in der italienischen Mannschaft spielt? Gar nicht. Buffon wird wahrscheinlich noch ein Jahr dranhängen. Aber ich schätze nicht, dass er noch mal eine WM spielt, weil er schon ein bisschen alt dafür ist. Diese WM ja auch verpasst. Ja, ich meine, meistens verlängern die ihre Verträge ja quasi bis zur nächsten WM. Mhm. Wenn er jetzt schon ein bisschen älter ist, so circa 4 Jahre würde ich schätzen. Spielt ihr mehr? Es ist doch peinlich, dass Polen in der Vorrunde in Heimatland rausgeflogen ist, oder? Ja, ich meine, es ist auch peinlich, dass Deutschland so früh rausgeflogen ist, ne? Ja. Deine eigenen Heimat ist schon nicht so schön, ne? Ja, natürlich, das ist noch peinlicher. Ja, in Polen. Ja. Und wenn die da verlieren, das ist noch peinlicher. Wir sind doch nicht am Land rausgeflogen, sondern Russland. Der Bessere, immer der Bessere soll gewinnen. Das war's auch schon wieder mit unseren lustigen Fragen. Hoffentlich hören wir uns bald wieder und ciao. Oh, team, one you, lights hot, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at? We right here! Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation, now that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Wie schlau ist Düsseldorf? Wir haben es für Sie getestet. Leon Heuscheid und Anas Alcoran für Sie vor Ort. Wie viel sind 2 plus 2 mal 2? 6. In welchem Kontinent liegt Afrika? In Marokko. Angela Merkel, von welchem Land ist sie die Königin? Deutschland. Wie viel sind 2 plus 2 mal 2? 8. In welchem Kontinent liegt Afrika? Asien. Von welchem Land ist Angela Merkel die Königin? Deutschland. Das Ergebnis ist, dass es in Düsseldorf viele schlaue Menschen gibt. Wir bedanken uns bei allen Leuten, die bei diesem Test mitgemacht haben. Dies ist ein Projekt der Schule des Lessing-Gymnasiums. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know, yeah. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Guy gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. If you ever gonna let me know, yeah. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. That's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide. suicide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Wir haben uns gefragt, wie schlimm Düsseldorf wirklich ist. Deshalb hat das Lessing-Gymnasium in der Projektwoche Leute auf der Straße gefragt, ob sie einen kleinen Test machen möchten. Wie viele Tiere nahm Moses auf die Arche? 99. Es war nicht Moses, sondern Noah. Eine E-Lok fährt nach Süden. Wohin fliegt der Rauch? Ja, gibt's keinen Rauch. Richtig. Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Deine Mutter. Ziegenbock steht genau auf der Grenze zwischen zwei Ländern. In welchem Land wird der Ziegenbock gemolken? Hey, man kann keinen Ziegenbock melken. Also, du musst dir vorstellen, du bist Busfahrer. Und du fährst 5 Stationen ab. Bei der ersten Station steigen 5 Leute ein. Bei der zweiten Station steigen 3 Leute ein und 2 steigen aus. Bei der dritten Station steigen 5 Leute ein und 2 aus. Bei der vierten Station steigen 3 ein und 2 aus. Bei der letzten Station steigen 10 Leute ein. Wie heißt der Busfahrer? Woher soll ich das wissen? Ja, okay, du musst dir vorstellen, du bist der Busfahrer. Ach so, oh mein Gott, darauf bin ich gar nicht gekommen. Das beweist nicht nur, dass Düsseldorf nicht dumm ist, sondern auch, dass Düsseldorf Humor hat. Wir bedanken uns bei allen, die an den Test teilgenommen haben und an unseren Projektleitern. Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu alt für. Das ist im Trend. Das ist die Musik der Jugend. Das kenne ich. Habe ich im Internet gesehen. YouTube. Das sind Hammer. Das sind erste Platz in Japan, diese Jungs. Das kenne ich sehr gut. Die Frau wusste fast genau Bescheid, denn die Jungs kommen aus Südkorea und heißen BTS. Das steht für Bangtan Boys. Die Band feiert weltweit immer mehr Erfolge mit einer Musikrichtung, die man in Deutschland noch nicht so gut kennt. K-Pop. Popmusik auf Koreanisch. Ihre Fans werden auch in Düsseldorf immer mehr. Sie nennen sich ARMYs. Das ist eine englische Abkürzung und heißt auf Deutsch so viel wie, dass ihre Fans immer mit der Band zusammenbleiben und sie unterstützen. Wir haben einige von ihnen getroffen. Also auf BTS bin ich durch Viva gekommen, weil die ein Lied von denen gespielt haben. Und ich bin seit 2013 ein ARMY, ein stolzer ARMY. Und ja, also zu dem Lied Fake Love, es geht ja darum, dass man, also you have to face yourself to love yourself, otherwise it's fake love. Und sarangida. Ich finde das Lied echt gut. Ah, Justin Bieber aus Korea, man kennt ihn. Ganz so berühmt wie Justin Bieber sind sie noch nicht. Aber auf Instagram haben sie ähnlich viele Follower wie Troy und Belisario aus Pretty Little Liars. Wir werden ihnen jetzt das Lied Fake Love aus ihrem letzten Album Love Yourself Tear abspielen. Es erreichte den 2. Platz der meisten Aufrufe in 24 Stunden auf YouTube. 몰라도 나로 변한 내가 아니라 하네 예전에 네가 잘 알고 있던 내가 하는 게 뭐가 난 눈물어 사랑은 뭐가 사랑 It's so fake love Eineinhalb Jahre ist es schon her, dass Donald Trump der Präsident der USA wurde. Unsere Reporter Timo, Ben, Johanna und Katharina haben herausgefunden, was die Düsseldorfer von ihm denken. Dass dieser Mann absolut der falsche Platz ist, dass seine Entscheidungen was für ein Kindergarten sind. Also ich halte von Donald Trump überhaupt gar nichts. Absolut nichts. Ja, also meiner Meinung nach sollte der gar nicht erst an der Macht sein, weil alles, was er anfasst, wird quasi, geht kaputt. Das hat keine Zukunft und ich hoffe, dass er bald auch wieder abgeschafft wird. Herzlich wenig, weil Donald Trump aus meiner Perspektive keinerlei verantwortungsvolle Politik macht, sondern das, was er tut, in erster Linie Ressentiment geladen ist, aus dem Bauch herauskommt, aber mit rationalen Maßstäben eigentlich gar nicht mehr zu fassen ist. Also ich halte es fraglich, wie er in der Politik umgeht. Also ich finde es auch sehr schlecht, wie er soziale Netzwerke nutzt, zum Beispiel wie er Twitter oder sowas. Ich halte Donald Trump für einen Vollidioten und ich würde mir wünschen, dass Donald Trump nicht mehr amerikanischer Präsident wäre. Anhand dieser Umfrage kann man gut erkennen, dass die Düsseldorfer auch nach 1,5 Jahren nicht wirklich begeistert sind vor Donald Trump und seiner Regierung. Da müssen die Düsseldorfer wohl auf die nächste US-Wahl in 2,5 Jahren hoffen. Trap. Trap money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yep. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Run the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a rave. Kissing, kissing in a rave. Kissing, kissing in a rave. I need that black card and the code to the safe. Code to the safe. Code to the safe. Safe. I show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for y'all, down for y'all, down for y'all always. I got a new boy and a nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from a want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I'm. Money, Benny. This shit got me in my feelings. I just gotta be real with it. Yep. Wir möchten uns bei jedem von Ihnen bedanken, der zugehört hat. Wir hoffen, wir konnten Sie mit unserem Programm gut unterhalten. Hier sind nochmal alle, die mitgemacht haben. Max, Sandro, Michael, Timo, Ben, Lorenz, Jesaja, Wasim, Gök, Dennis, Leon, Newton, Kevin, Marcel, Johanna, Katharina, Anas, Al-Quran, Antonio, David, Sofian, Emiran, Aiden, Leila und Shadi. Das Lessing-Gymnasium wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people getting on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies, binge on all my Twinkies, throw up in the tub, then I go to sleep, and I drink up all my a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Tal, ooh. So nice to meet you. You said we should go. abrazas a mis pies. Dime un, dos, tres, la, la, la, la, la. Just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Baby, mm-hmm. Give it to me, I'll be good company. Baby, me no me es Jason Derulo. Lastimarte, porque quiero transformarte en mi diosa, mi obra de arte. Okay, yeah. Dime si tú quieres, me digo cómo se hace. Prendemos toda la noche y la nube voy a llevarte. Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes. Como diste en mi dama, en la cama amarrarte. Okay. Besarte arriba, abajo, va a ponerlo interesante. Después de todo esto, nunca vas a olvidarte. Jay-Z. Hola, ¿cómo estás? Sofía. That you were always a piece of shh. You rub in your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light. A mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres. La, la, la, la, la. Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me, I'll be good company. Jason Derulo. Oh, if you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. Hey. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Yeah, yeah. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso, ya estás a mis pies. Dime un, dos, tres, un, dos, tres. La, la, la, la, la. Lastimarte, porque quiero transformarte en mi diosa, mi obra de arte. Okay, yeah. Dime si tú quieres, me digo cómo se hace. Prendemos toda la noche y la nube voy a llevarte. Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes. Como diste en mi dama, en la cama amarrarte. Okay. Besarte arriba, abajo, va a ponerlo interesante. Después de todo esto, nunca vas a olvidarte. Jay-Z. Hola, ¿cómo estás? Sofía. Dale, Jason. Oh. la la la. Tan la la la la. Yo sé. Freak up. Care for me, uno, dos, tres. Love how you count it out for me, babe. Sometimes you just feel tired. You feel weak. But when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up. So I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them. Till the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts, when I'ma stop spinning them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap. The cop, millions are pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics to shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, the sizzle, my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God's listen, does not give a fuck. Till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes burn out, I'ma rip this shit, till my bones pull out, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes burn out, I'ma rip this shit, till my bones pull out. Music is like magic, there's a certain feeling you keep when you reel and you speak, and people are feeling your shit, this is your moment, and every single minute you spin, trying to hold on to it, cause you may never get it again, so while you're in it, try to get as much shit as you can, and when your run is over, just admit when it's in its end, cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in, I got a list, here's the order of my list that it's in, it goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jay, Corrupt, Nas, and Demi, but in this industry, I'm the cause of a lot of envy, so when I'm not put on this list, the shit that's not offending me, that's why you see me walk around like nothing's bothering me, even though half your people got a fucking problem with me, you hate it, but you know respect you got to give me, the presence wet dream like Bob and your Whitney, they kick me, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes turn out, I'ma rip this shit, till my bones pull out, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes, I'ma rip this shit, till my bones pull out. As soon as the verse starts, I eat it in MC's heart, what is he thinking? I'm not to go against me, smart, and it's absurd, how people hang on every word, I probably never get the props I feel I ever deserve, but I'll never be served, my spot is forever reserved, if I ever leave Earth, that would be the death of me first, cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse, that's why I'm clever when I put together every verse, my thoughts are sporadic, I act like I'm an addict, I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers, but I don't wanna go forth and back in constant battles, the fact is I would rather sit back and bomb some rappers, so this is like a full-blown attack, I'm launching at him, the track is on some battle and raps, I want some static, cause I don't really think that the fact that I'm Slim Hatters are black and platinum status is whack if I'm not the baddest. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes turn out, I'ma rip this shit, till my bones pull out, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes, I'ma rip this shit, till my bones pull out. How much you wanna risk? you want.